Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 38, Vers 19. Doch ich bekenne meine Sünden. Ich bereue, was ich getan habe. Gott segne dieses Wort. Bekennen und bereuen. In diesem Psalm von David lernen wir, was es nun bedeutet, zu unterscheiden zwischen Bekennen und Bereuen. Also wenn wir bekennen, dann sagen wir, dass wir Sünden begangen haben oder Sünde begangen haben. Aber das heißt nicht, dass wir auch bereuen. Und das ist wichtig, darauf kommt es an. Denn wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu Christus kommen, tun wir das als reuige Sünder. Das heißt, wir wenden uns von Sünde ab. Wir bekennen, und, dass wir reuige Sünder sind und beten unseren Jesus Christus zu, in unser Herzen zu kommen. Und das tut er auch immer. Das machen wir einmal und das ist dann erledigt. Und wir haben dann eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und so wie David hier, ist also die Einladung auf jeden Fall zu bekennen und zu bereuen und Reue zu zeigen. Und nur wenn wir Reue zeigen unserem Herrgott gegenüber, können wir also in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lest das mal durch, selber im Psalm 38. Das ist nicht immer einfach, wie wir da hier auch lernen, aber es ist unabdingbar, wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu Christus kommen wollen. Und ich würde euch auch ermutigen, nochmal ins Neue Testament hier zu gehen. Und wenn wir bekennen und bereuen, haben wir im ersten Johannesbrief, also das ist der erste Brief von Johannes, im ersten Kapitel, da haben wir dann den Vers 9. Erster Johannesbrief, erstes Kapitel, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. So, Gott segne dieses Wort. Was das nun bedeutet ist, wenn wir als reuige Sünder zu Christus kommen, haben wir dann eben und eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen, haben wir das Versprechen hier, dass wir die Treue und Gerechtigkeit Gottes, also in Jesus Christus, wahrnehmen können und dass er uns vergibt. Dass er uns nicht nur vergibt, das ist Gott Segen, das ist ein Segen, aber er reinigt uns von allem Bösen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zeitlebens, weil wir auch in einer Beziehung zu Christus immer noch die Indikation haben, dass wir immer noch Sünde begehen wollen, aber diese Reinigung vom Bösen ist zeitlebens, als wir, wenn wir in unserer Beziehung zu Christus wachsen, durch sein Wort, durch die Bibel, tagtäglich in der Bibel sind und uns in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen, dann passiert was diese Reinigung. Das ist also nie, das ist also zeitlebens, das ja, geht weiter voran, das ist also progressiv, das geht also weiter. Wird also erst konsumiert oder vollendet sein, wenn unser Herr Jesus Christus uns nach Hause ruft, ja, oder wenn er dann wiederkommt. Erst dann ist das also dieser Prozess von vollkommen. Also zeitlebens, aber es ist ein Versprechen, dass wir zu Jesus kommen. Also wir brauchen nicht zu anderen Menschen hingehen und zu bekennen. Die Bibel sagt uns hier, dass wir ihm, das ist nämlich unser Herr Jesus Christus, unsere Sünden bekennen, direkt zu ihm kommen im Gebet als reuige Sünder und er vergibt uns die Sünden, er ist treu und gerecht und er reinigt uns dann von allem Bösen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Lest das also selber nochmal nach, ermutige ich euch, geht mal rein, lest den Psalm 38 und auch hier im ersten Johannesbrief, erstes Kapitel, Vers 9. Lest mal und schaut mal, wie uns unser Herrgott leitet durch sein Wort und uns die Wahrheit gibt für unser praktisches Leben und Dasein hier auch. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, für diesen wunderbaren Psalm, was es nun bedeutet, zu bekennen und bereuen. Und auch im ersten Johannesbrief, die Wahrheit, die du uns gibst, dass du gerecht, dass du treu uns treu und gerecht bist, wenn wir als Reuige Sünder zu dir kommen. Du weist niemanden von dir ab, jeder kommt zu dir. Und wir danken dir für dein Wort, die Bibel, wo wir tagtäglich Mut und Kraft schöpfen können und in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen können. Und du in und durch uns, durch den Heiligen Geist, uns hilfst und uns Richtung gibst. Und ja, es macht nur Sinn zu bekennen und bereuen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, unser Jesus Christus, solange noch Zeit ist. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.